Nummer 2. Willkommen am Hamburger Hauptbahnhof. Die Abfahrt des IC 2213 nach Bremen verzögert sich um 10 Minuten. Achtung an Gleis 3, der IC aus Kopenhagen fährt ein.